Danke für die Lieder, die in mir klingen. Ja, das war damals unser Lied. Danke für den Spaß am Singen. Was wäre dieses Leben? Was wären Trauer und Glück ohne Musik? Was wäre die Welt? Was wären wir ohne sie? Drum sag ich Danke für die Lieder, für jede Melodie. Du bist Donners Tochter. Ja. Jetzt bin ich aber von den Socken. Mutter sagt, erst konnte ich tanzen, das Gehen kam danach. Sie sagt, dass ich sang, schon lange bevor ich richtig sprach. Ich fragte mich oft, wer die Klänge erfand, wer hat das Geheimnis der Töne erkannt, nun wer immer es war. Ich bleib immer sein Fan, das ist klar. Und ich sag Danke für die Lieder, die in mir klingen. Danke für den Spaß am Singen. Was für dieses Leben, was wären Trauer und Glück ohne Musik? Was wär die Welt, was wär wir ohne sie? Drum sag ich Danke für die Lieder, für jede Melodie. Hör mal, Sophie, ich will kein Spielverderber sein, ja? Aber als ich deine Mutter das letzte Mal sah, hat sie mir gesagt, dass ich ihr nie wieder unter die Augen treten soll. Und wenn die Einladung von dir stammt, dann habe ich nach wie vor Inselverbot. Aber das ist doch eine Ewigkeit her und ich will dich dabei haben. Wieso eigentlich? Na, weil ich eine schöne Hochzeit will und weil ich will, dass alle Freunde sind. Du hast es ja faustdick hinter den Ohren. Du bist ja schlimmer als deine Mutter. Zum Glück, dass du meinen Jungs noch nicht über den Weg gelaufen bist. Ich muss dich ja glatt vor dir verstecken. Dein Jungs? Du hast Söhne? Ja, zwei. Ich würde sie so gern mal hierher bringen. Wie meine Mutter damals, hä? Ich bin ein Glückskind.